Der Geheimagent von Joseph Conrad. Es liest Jürgen Holz. Folge 3. Der Pförtner an der Einfahrt ignorierte seinen Abgang und Herr Wörlock ging auf den Spuren seiner morgendlichen Pilgerschritte wie im Traum zurück. Wie in einem bösen Traum. Sein Losgelöstsein von der dinglichen Welt war so vollständig, dass jener Teil des Herrn Wörlock, dem das Attribut unsterblich vorzuenthalten eine unentschuldbare Unhöflichkeit wäre, sich so unvermutet vor der Ladentür sah, als sei er auf den Schwingen eines Sturmwindes von Westen nach Osten getragen worden, obwohl seine sterbliche Hülle sich auf der Straße doch nicht übermäßig beeilt hatte. Er ging schnurstracks hinter den Ladentisch und setzte sich auf einen dort stehenden hölzernen Stuhl. Niemand kam, seine Einsamkeit zu stören. Stevie fegte mit einer grünen Schürze versehen, um diese Stunde so gewissenhaft und versunken den Oberstock, als handle es sich um ein Spiel. Und Frau Wörlock, die in der Küche das Scheppern der Glocke vernommen hatte, war nur an die Glastür des Vorzimmers getreten, hatte ein wenig den Vorhang beiseite gezogen und einen Blick in den halbdunklen Laden geworfen. Als sie die wuchtige Silhouette ihres Gatten mit dem Hut im Nacken erkannt hatte, war sie sogleich wieder an den Herd gegangen. Eine Stunde später etwa nahm sie ihrem Bruder Stevie die grüne Schürze ab und wies ihn an, Hände und Gesicht zu waschen, und zwar in jenem entschiedenen Ton, den sie seit 15 Jahren bei dieser Gelegenheit zu gebrauchen pflegte, seitdem sie aufgehört hatte, ihm selber Hände und Gesicht zu waschen. Nach dem Tode ihres Vaters hatte Winnie großen Trost aus dem Bewusstsein geschöpft, hinfort nicht mehr um den armen Stevie bangen zu müssen. Sie konnte es nicht ertragen, wenn dem Jungen Schmerz zugefügt wurde. Das trieb sie schier zum Wahnsinn. Als kleines Mädchen war sie oft mit funkelnden Augen dem wütenden Schankwirt entgegengetreten, um ihren Bruder zu schützen. Jetzt ließ allerdings nichts in Frau Wörlocks Erscheinung vermuten, dass sie eines leidenschaftlichen Ausbruches fähig sei. Der Tisch war nun gedeckt, und zwar im Wohnzimmer. Frau Wörlock trat an die Treppe und schrie Mutter, dann öffnete sie die Glastür zum Laden und sagte ruhig Adolf. Herr Wörlock hatte seine Haltung nicht verändert, hatte offenbar innerhalb der vergangenen 90 Minuten kein Glied gerührt. Er stand schwerfällig auf und setzte sich wortlos in Hut und Mantel zum Essen. Sein Schweigen war durchaus nichts Verwunderliches in diesem Haushalt, der verborgen lag im Schatten der schmutzigen Straße, in die nur selten ein Sonnenstrahl drang, hinter dem düsteren Laden mit seinem Vorrat an schändlichem Krimskrams. Doch war Herrn Wörlocks Schweigen an diesem Tage so offensichtlich von Nachdenklichkeit diktiert, dass beide Frauen stark davon beeindruckt wurden. Sie saßen also selber stumm da und behielten den armen Stevie im Auge, um zu verhindern, dass er in einen seiner Anfälle von Geschwätzigkeit ausbreche. Er saß Herrn Wörlock gegenüber, still und brav mit leerem Blick. Das nie endende Bemühen, ihn daran zu hindern, sich beim Herrn des Hauses in irgendeiner Weise missliebig zu machen, belastete das Leben der beiden Frauen beträchtlich. Der Junge, wie sie ihn unter sich zärtlich nannten, hatte fast vom Tage seiner Geburt Anlass zu derartiger Sorge gegeben. Die Beschämung darüber, einen so absonderlichen Sohn zu haben, hatte den verblichenen Schankwirt zu brutalen Handlungen getrieben, denn er war sehr empfindsam und als Mann und Vater litt er echten Kummer. Herr Wörlock schenkte Stevie ebenso viel Aufmerksamkeit wie ein Mann, der nichts für Haustiere übrig hat, der Lieblingskatze seiner Frau entgegenbringen mag. Seine Aufmerksamkeit, freundlich und gedankenlos, war im Grunde auch von der gleichen Art. Beide Frauen gestanden sich ein, dass man vernünftigerweise nicht mehr erwarten dürfe, und dies wenige reichte hin, um Herrn Wörlock die demütige Dankbarkeit der alten Frau einzutragen. Anfänglich hatte sie in einem ohne Freunde verbrachten, mühseligen Dasein skeptisch geworden, gelegentlich gefragt, »Herr Wörlock bekommt es doch hoffentlich nicht satt, Stevie im Hause zu haben.« Solche Erkundigungen beantwortete Winnie gewohnheitsmäßig mit einem leichten Kopfschütteln. Einmal jedoch antwortete sie knapp und fest, »Da muss er erst mich satt bekommen.« Darauf war eine längere Stille eingetreten. Die Mutter, die ihre Beine hochgelegt hatte, schien darum bemüht, diese Antwort zu entschlüsseln, deren weibliche Unergründlichkeit sie außerordentlich betroffen gemacht hatte. Sie war niemals so recht dahinter gekommen, warum Winnie Herrn Wörlock geheiratet hatte. Das war zwar sehr vernünftig gewesen und auch zum Besten ausgeschlagen, aber schließlich wäre es nur natürlich gewesen, wenn ihre Tochter gehofft hätte, einen Mann passenderen Alters zu finden. Es hatte einmal einen sehr ordentlichen jungen Mann gegeben, den einzigen Sohn eines Fleischhauers aus der Nachbarschaft. Er half seinem Vater im Geschäft, und Winnie war sichtlich gerne mit ihm ausgegangen. Aber gerade als sie schon befürchtet hatte, etwas von Verlobung zu hören, fand das Idyll ein plötzliches Ende, und Winnie ging fortan ernst und still umher. Da aber Herr Wörlock wie von der Vorsehung geschickt auftauchte und das Vorderzimmer bezog, war von dem jungen Metzger nicht mehr die Rede. Es war ganz offenbar eine Fügung des Himmels. 3. Jede Verklärung macht das Leben ärmer. Es verschönern bedeutet, es seiner Vielfalt berauben, es zerstören. Überlassen Sie das den Moralisten, mein Junge. Die Geschichte wird von der Produktion und den Produktionsmitteln gelenkt und bestimmt, also durch den Zwang der wirtschaftlichen Verhältnisse. Der Kapitalismus hat den Sozialismus hervorgebracht, und die Gesetze, mit denen der Kapitalismus das Eigentum zu schützen sucht, sind wiederum die Ursache des Anarchismus. Niemand kann sagen, welche Form die Gesellschaft in der Zukunft annehmen wird, warum sich in fantastischen Prophezeiungen ergehen. Bestenfalls spiegelt sich darin das Denken des Propheten. Objektiven Wert besitzen sie nicht. Michaelis, der Bewährungsapostel, sprach mit gleichmäßiger Stimme einer Stimme, die keuchend und röchelnd kam, so als werde sie erdrückt und ertötet von dem Fett auf seiner Brust. Er war aus einem höchst hygienischen Gefängnis entlassen worden, rund wie ein Fass, mit einem ungeheuren Bauch und aufgeschwemmten, blassen, halb durchsichtigen Backen, ganz als hätten die Diener einer aufs Äußerste gereizten Gesellschaft es darauf angelegt, ihn in einem feuchten, lichtlosen Keller mit fettmachenden Speisen zu mästen. Seither war es ihm nicht gelungen, auch nur ein Gramm von seinem Gewicht zu verlieren. Es hieß, dass eine reiche alte Dame ihn dreimal zur Kur nach Marienbad geschickt habe, wo er beinahe die Aufmerksamkeit des Publikums mit einem gekrönten Haupt zu teilen gehabt hätte. Allein die Polizei hatte ihn bei dieser Gelegenheit aufgefordert, innerhalb von 12 Stunden das Land zu verlassen. So wurde sein Martyrium verlängert, weil man ihm den Zugang zu den heilkräftigen Wassern untersagte. Doch hatte er sich damit abgefunden. Auf der anderen Seite des Kamins, in dem Polsterstuhl, in dem zu sitzen sonst das Vorrecht von Frau Wörlocks Mutter war, kicherte nun grimmig Karl Jund und verzog seinen zahnlosen Mund zu einer schwarzen Grimasse. Der Terrorist, wie er sich selber nannte, war alt und kahl, und nur von seinem Kinn hing schlaff ein schütterer weißer Ziegenbart. Seine erloschenen Augen bewahrten immer noch einen ganz ungewöhnlichen Ausdruck verhaltener Bosheit. Als er sich jetzt erhob und die magere, tastende, von Gicht entstellte Hand ausstreckte, erinnerte er an einen todkranken Mörder, der noch einmal alle Kraft zu einem letzten Stoß sammelt. Er lehnte sich auf einen kräftigen Stock, der unter seiner anderen Hand zitterte. »Ich habe«, nuschelte er leidenschaftlich, »immer von einer Schar von Männern geträumt, eisern entschlossen, bedenkenlos in der Wahl ihrer Mittel, stark genug, sich selbst rundheraus als Vernichter zu bezeichnen, frei von dem entsagungsvollen Pessimismus, der die Welt vergiftet, ohne Mitleid mit irgendeinem Lebewesen, sie selbst eingeschlossen. Der Tod im Dienste der Menschheit, das hätte ich gerne erlebt.« Herr Wörlock, der am anderen Ende des Zimmers in der Sofaecke lehnte, ließ 2 lebhaft zustimmende Grunzlaute hören. Der alte Terrorist drehte langsam den Kopf auf dem dürren Hals. »Und niemals habe ich auch nur 3 solche Leute zusammenbekommen. So viel für deine elende Schwarzseherei«, knurrte er Michaelis an, der seine wie polsterdicken Beine voneinander löste und gereizt beide Füße unter den Stuhl schob. »Er ein Schwarzseher, lächerlich. Er verschwor sich, die Beschuldigung sei lächerlich. Pessimismus liege ihm so fern, dass er bereits das Ende allen Privateigentums logisch und unaufhaltsam herankommen sehe, einfach weil die dem Besitz inhärente Verworfenheit immer weiter um sich greife. Die Eigentümer sähen sich nicht nur dem erwachenden Proletariat gegenüber, sondern hätten auch untereinander Kämpfe auszutragen. Jawohl, Kampf, Krieg, das seien die Begleiterscheinungen allen Privateigentums. Kühle Vernunft, so prahlt er, sei die Grundlage seines Optimismus. Jawohl, Optimismus.« Sein mühsames Keuchen verstummte, und nach mehrmaligem Luftschnappen setzte er hinzu. »Glaubt ihr denn nicht, dass ich ohne meinen Optimismus in 15 langen Jahren eine Möglichkeit gefunden hätte, mich umzubringen? Schließlich blieben mir ja immer noch die Wände meiner Zelle, um mir den Kopf daran einzustoßen.« Vor ihm stand Karl Jund, ein Ende seines verschlossenen grünen Umhangs flott um die Schulter drapiert. Dem Kamin gegenüber streckte Genosse Ossipon, ehemaliger Medizinstudent und Verfasser fast aller ZP-Flugblätter, seine kräftigen Beine aus und hielt die Schuhsohlen der Glut zugekehrt. Sein Kopf lag weit zurück, gegen die Sessellehne, so dass sein Hals entblößt war. Er führte eine Zigarette in langer Holzspitze zum Mund und blies Rauchfahnen zur Decke. Maike Elis spann seinen Gedanken weiter, den Gedanken, der seine Einzelhaft beherrscht hatte, den einzigen, der ihm in seiner Gefangenschaft vergönnt gewesen und der gewachsen war, wie ein auf Offenbarungen gründender Glaube. Er redete mit sich selbst, ohne auf die Sympathie oder Abneigung seiner Hörer, ja, ohne auf ihre Gegenwart zu achten, denn er hatte sich angewöhnt, in der Einsamkeit seiner 4 geweißten Zellenwände laut zu denken, hineinzusprechen in die Grabesstille des ungefügen Backsteinklotzes nahe dem Fluss, der unheimlich und abstoßend war, wie ein gewaltiges Totenhaus für die Schiffbrüchigen der Gesellschaft. Auch jetzt unterbrach ihn niemand, und von Neuem legte er sein Glaubensbekenntnis ab, das ihn so unwiderstehlich und vollständig beherrschte, wie eine Offenbarung. Das Geheimnis des Daseins war in der materiellen Seite des Lebens verborgen, die wirtschaftlichen Verhältnisse bestimmten Gegenwart und Zukunft, sie waren die Quelle aller Geschichte und aller Ideen, sie lenken die geistige Entwicklung der Menschheit und sind sogar die Triebfeder aller Leidenschaften. Ein misstöniges Lachen des Genossen Ossipon schnitt diesen Redestrom unvermittelt ab. Es wurde still. Die über dem Tisch brennenden Gaslampen und das Kaminfeuer hatten in dem kleinen Wohnzimmer hinter Herrn Wörlocks Laden eine unerträgliche Hitze verursacht. Herr Wörlock erhob sich widerstrebend und schwerfällig vom Sofa, um die Küchentür zu öffnen und Luft hereinzulassen. Dabei wurde der harmlose Stevie sichtbar, der still und brav am Küchentisch saß und Kreise zeichnete, unzählige Kreise, konzentrische und exzentrische, einen wahren Strudel von Kreisen, deren zahllose, gleichförmig wiederholte Umrisse mit ihren verwirrenden Überschneidungen an eine Darstellung des kosmischen Chaos erinnerten, an den Versuch einer irregeleiteten Kunst, symbolhaft das Unfassbare darzustellen. Der Künstler wandte den Kopf nicht. Er war so sehr seiner Aufgabe hingegeben, dass sein Rücken bebte und sein dünner Hals, der in der tiefen Höhlung an der Basis des Schädels endete, im Begriff schien abzubrechen. Mit einem missbilligenden Grunzen kehrte Herr Wörlock aufs Sofa zurück. Alexander Ossipon erhob sich. In seinem abgetragenen blauen Kammgarnanzug wirkte er gegen die niedrige Zimmerdecke gesehen sehr groß. Er schlenkerte die vom langen Stillsitzen unbeweglich gewordenen Glieder und schlenderte in die Küche, 2 Stufen hinab, um Stevie über die Schulter zu blicken. Als er zurückkehrte, ließ er sich orakelhaft folgendermaßen vernehmen. Sehr gut, sehr bezeichnend, ganz und gar typisch. »Wovon reden Sie? Was ist gut?« fragte Herr Wörlock knurrend und rückte sich in seiner Sofaecke zurecht. Der andere erklärte oben hin und mit einer Spur von Herablassung und einer Kopfbewegung gegen die Küche, was er gemeint hatte. »Bezeichnend für diese Form der Degeneration, ich meine die Zeichnungen.« »Sie nennen das also Degeneration, wie?« murmelte Herr Wörlock. »Genosse Alexander Ossipon«, Spitzname der Doktor, vormals Medizinstudent ohne Examen, später ambulanter Redner vor Arbeitervereinen, Thema Hygiene in sozialistischer Sicht, Verfasser einer allgemeinverständlichen, halbwissenschaftlichen Untersuchung mit dem Titel über die verderblichen Laster des Mittelstandes, Sonderdelegierter beim mehr oder weniger geheimen Roten Komitee, wo er gemeinsam mit Karl Jund und Michaelis für literarische Propaganda verantwortlich war. Ossipon also bedachte den heimlichen Vertrauten mindestens 2 Gesandtschaften mit einem Blick, der von jener unerträglichen, hoffnungslos bornierten Selbstgefälligkeit funkelte, die einzig der Umgang mit der Wissenschaft dem stumpfen Auge des normalen Sterblichen zu schenken vermag. So könnte man ihn wissenschaftlich bezeichnen. Im Ganzen genommen ein sehr gut ausgeprägtes Exemplar dieser Degenerationsform. Man braucht nur seine Ohrläppchen anzusehen. Bei Lombroso. Herr Wörlock, der verstimmt und in seiner ganzen Breite auf dem Sofa thronte, sah hartnäckig auf seine Westenknöpfe, doch stieg jetzt eine leichte Röte in seine Wangen. Seit kurzem bewirkte die Erwähnung auch eines nur von ferne an Wissenschaft erinnernden Wortes, das zum Abscheu des Herrn Wörlock mit fast übernatürlicher Deutlichkeit ein lebensechtes Bild von Herrn Wladimir vor seinem geistigen Auge erschien. Dieses Phänomen, das mit Recht auf Würdigung durch die Wissenschaft Anspruch machen durfte, versetzte Herrn Wörlock in einen Zustand von Furcht und Gereiztheit, die sich vorzugsweise in heftigen Flüchen entluden. Doch er sagte nichts. Stattdessen ließ sich Karl Jund vernehmen, unversöhnlich bis zum letzten Atemzug. Lombroso ist ein Esel. Für ihn ist eben der Gefangene ein Verbrecher. Ganz einfach. Wie aber sind die zu beurteilen, die ihn eingesperrt haben? Die, die ihn gezwungen haben, straffällig zu werden? Jawohl, gezwungen. Was ist überhaupt Verbrechen? Weiß er das denn wirklich, dieser Trottel, der bei einer vollgefressenen Gesellschaft dadurch berühmt geworden ist, dass er Ohren und Zähne von ein paar armseligen, unglücklichen Teufeln angeglotzt hat? Zähne und Ohren kennzeichnen den Verbrecher. So, und das Gesetz, das ihn noch viel deutlicher kennzeichnet? Das niedliche Brandeisen, mit dem die Satten sich vor den Hungrigen schützen? Die nichtswürdige Haut mit glühendem Eisen traktiert? Hören und riechen sie denn gar nicht, wie das Fell des Volkes brutzelt und qualmt? So werden nämlich die Verbrecher gemacht, über die ihr Lombroso dann seinen Quark schreiben kann. Stockkrücke und Beine bebten vor Leidenschaft, während der Rumpf im faltigen Umhang in seiner bereits historisch gewordenen herausfordernden Haltung verblieb. Er schien den Pesthauch sozialer Grausamkeit zu wittern, auf das Knarren der Folter zu lauschen. Von dieser Gebärde ging eine merkwürdig suggestive Wirkung aus. Der kurz vor dem Exitus stehende, altgediente Bombenwerfer war zu seiner Zeit ein großer Schauspieler gewesen. Auf der Rednertribüne, in illegalen Versammlungen, in Gesprächen unter vier Augen. Der berühmte Terrorist hatte im ganzen Leben selbst nicht den kleinen Finger gegen das Gebäude der Gesellschaft erhoben. Er war kein Mann der Tat. Er verfügte nicht einmal über die sturzbachartige Beredsamkeit, welche die Massen im lärmenden, schaumigen Strudel der Begeisterung mit sich reißt. Er ging behutsamer zu Werke. In der Rolle des höhnenden Brunnenvergifters weckte er die finsteren Triebe, die am Grunde des blinden Neides und der gekränkten Eitelkeit der Unwissenden lauern, im Leid und Jammer der Armut, in den von gerechtfertigtem Zorn, von Mitleid und Empörung genährten edlen, hoffnungsfrohen Wahnbildern. Der Schatten dieser bösen Begabung hing ihm noch immer an, wie der Geruch eines tödlichen Giftes dem leeren Behältnis, das nun, weil nutzlos, auf den Müllhaufen geworfen werden kann zu anderen Dingen, deren Zeit ebenfalls vorüber ist. Stevie, daran gewöhnt, unbeobachtet umherzugehen, war vom Tisch aufgestanden und wollte seine Zeichnungen mit zu Bett nehmen. Er war rechtzeitig genug an die Tür des Wohnzimmers getreten, um der vollen Wirkung von Karl Junds fantastischem Wortschwall teilhaftig zu werden. Das mit Kreisen bedeckte Papier entfiel seinen Fingern, und er starrte den alten Terroristen an, unbeweglich wie festgenagelt von seiner krankhaften Angst vor körperlichem Schmerz. Sein Mund klappte auf. Indem Michaelis unbeweglich ins Feuer gestarrt hatte, war es ihm gelungen, sich in jene Sphäre der Vereinsamung zurückzuretten, außerhalb derer er nicht zusammenhängend denken konnte. Von seinen Lippen floss nun ein Strom ermutigender Worte. Der Kapitalismus sei schon in der Wiege durch das Prinzip der wirtschaftlichen Konkurrenz vergiftet. Große Kapitalisten verschlängen kleine Kapitalisten, häuften die Produktionsmittel, konzentrierten die Produktionsstätten, vervollkommneten die technische Fertigung, ohne doch in ihrer verblendeten Selbstherrlichkeit etwas anderes zu tun, als das rechtmäßig auf das leidende Proletariat entfallende Erbe zusammenzuscharren, aufzubereiten, in gehörige Form zu bringen und zu vergrößern. Michaelis sprach das große Wort Geduld aus. und in seinen klaren, blauen, zur niedrigen Decke des Wörlockschen Wohnzimmers erhobenen Augen stand engelhaftes Vertrauen. Der an der Tür lehnende Stevie schien darauf beruhigt, wieder in seinen Stumpfsinn zu verfallen. Der Genosse Ossipon schnitt unterdessen Fratzen vor Wut. »Dann wäre also jede Handlung nutzlos, absolut nutzlos. Das ist damit nicht gesagt«, widersprach Michaelis sanft. »Selbstverständlich müsse man sich auf die Zukunft vorbereiten, und er gebe zu, dass die große Wandlung vielleicht mit einer umstürzenden Revolution einhergehen werde. Die revolutionäre Propaganda indessen«, so fuhr er fort, »sei eine Aufgabe, die Fingerspitzengefühl und große Gewissenhaftigkeit erfordere. Es handle sich dabei nämlich um die Heranbildung der Herren der Welt, und diese müsse ebenso sorgsam gehandhabt werden wie die Ausbildung von Fürsten.« Die Kohlenglut sank mit leisem Knistern in sich zusammen, und Michaelis, der einsiedlerische Seher in der Wüste des Kerkers, erhob sich mühsam. In seinem unerhörten Überschwang wurde ihm das Atmen schwer. Die Zukunft ist ebenso vorbestimmt, wie die Vergangenheit es war. Sklaverei, Feudalismus, Individualismus, Kollektivismus. Und damit spreche ich nicht etwa eine leere Prophezeiung aus, sondern ein Gesetz. Das Negroide im Antlitz des Genossen Ossipon wurde noch betont durch das Schmollen seiner dicken Lippen. »Unfug«, sagte er ziemlich gelassen, »es gibt weder ein Gesetz noch eine Gewissheit in diesen Dingen. Zum Teufel mit aller aufklärenden Propaganda. Was das Volk weiß, spielt keine Rolle, und wäre sein Wissen noch so konkret. Was uns interessiert, ist einzig die Gefühlslage der Massen. Kann man ihre Gefühle nicht ansprechen, so kommt es auch nicht zur Aktion.« Nun wurde wieder das giftige Genuschel des zahnlosen Terroristen vernehmbar. »Wisst ihr, wie ich die gegenwärtigen wirtschaftlichen Zustände nennen möchte? Kannibalisch, nichts anderes. Die Kapitalisten stillen ihre Gier am zuckenden Fleisch und am kochenden Blut des Volkes. Jawohl!« Stevie nahm diese grauenerregende Behauptung mit hörbarem Schlucken in sich auf und sank sogleich, als wäre sie ein schnell wirkendes Gift, auf den Stufen zur Küche in sich zusammen. Michaelis war nicht anzusehen, ob er überhaupt etwas gehört hatte. Seine Lippen schienen sich endgültig geschlossen zu haben, und nicht das kleinste Beben ging über seine schweren Wangen. Er blickte sich besorgt nach seinem runden, steifen Hut um und stülpte ihn auf seinen runden Schädel. Es sah so aus, als schwebe sein runder, unförmiger Leib am knochigen Arm von Karl Jund zwischen den Stühlen dahin. Der alte Terrorist hob seine unsichere, klauengleiche Hand und drückte den schwarzen Filzhut, der die Höhlungen und Schrunden seines verwüsteten Gesichtes beschattete, verwegen zur Seite. Er setzte sich nur langsam in Bewegung und stieß bei jedem Schritt den Stock auf den Fußboden. Es war gar nicht einfach, ihn aus dem Hause zu bekommen, denn gelegentlich blieb er wie in Gedanken versunken stehen und machte keine Anstalten, weiterzugehen, bis Michaelis ihn vorwärts schob. Der sanfte Apostel packte seinen Arm in brüderlicher Liebe. Der stämmige Ossipon schob sich zerstreut gähnend, die Hände in den Taschen hinterdrein. Die blaue Mütze mit dem Schirm aus Lackleder, die weit zurückgeschoben auf seinem dichten gelben Haar saß, gab ihm das Aussehen eines norwegischen Matrosen, den die Welt nach einer ausgiebigen Bierreise nur noch langweilt. Herr Wörlock geleitete seine Gäste hinaus, mit offenem Mantel, den Blick zur Erde gerichtet. Er drückte hinter ihnen die Tür mit verhaltener Heftigkeit zu, drehte den Schlüssel im Schloss und legte den Riegel vor. Er war mit seinen Freunden gar nicht zufrieden. Im Lichte der von Herrn Wladimir entwickelten Philosophie des Bombenlegens betrachtet, machten sie einen hoffnungslos unbrauchbaren Eindruck. Da Herrn Wörlocks Rolle in der revolutionären Bewegung bislang die eines Beobachters gewesen war, konnte er weder im kleinsten Kreis noch auf großen Versammlungen von einem Tag zum anderen zur Aktion blasen. Vorsicht war geboten. Von der gerechten Empörung des Mannes über 40 erfüllt, der seine heiligsten Güter bedroht sieht, nämlich seine Ruhe und seine Sicherheit, fragte er sich verächtlich, was denn auch anderes von einer solchen Bande zu erwarten sei, von diesem Karl Jund, diesem Michaelis und diesem Ossipon. Herr Wörlock, der sich anschickte, die Gasflamme im Laden zu löschen, versank in sittliche Betrachtungen. Mit dem Einfühlungsvermögen des verwandten Charakters gelangte er zu dem Urteil eine faule Bande. Karl Jund ließ sich von einem triefäugigen alten Weib aushalten, einem Frauenzimmer, das er vor Jahren einem Freund abspenstig gemacht und seither mehr als einmal abzuschütteln versucht hatte. Auch der Optimismus dieses Michaelis gab Herrn Wörlock Anlass, sich sittlich zu entrüsten. Dieser Michaelis, der sich einer reichen alten Dame ausgeliefert hatte, die ihn seit neuestem zu längeren Aufenthalten in ihr Landhaus einlud. Da konnte der Ex-Sträfling ganze Tage in köstlicher, menschenwürdiger Muße auf schattigen Alleen wandelnd zubringen. Was nun Ossipon anging, so würde es dem gewiss an nichts fehlen, solange es auf der Welt noch närrische Mädchen mit Sparkassenbüchern gab. Und obwohl Herrn Wörlocks Charakter dem seiner Gefährten durchaus glich, machte er innerlich doch feine Unterscheidungen zwischen sich und den anderen, die er auf unbedeutende Abweichungen stützte. Diese Burschen, die Herrn Wladimir nicht kannten, die sich notfalls von ihren Frauen versorgen lassen konnten, hatten gut faulenzen, wohingegen er selbst auch noch für eine Frau zu sorgen hatte. An diesem Punkt sah sich Herr Wörlock durch eine einfache Gedankenverbindung vor die Notwendigkeit gestellt, irgendeinmal an diesem Abend zu Bett zu gehen. Warum also nicht gleich? Er seufzte. Diese Notwendigkeit war durchaus nicht so angenehm, wie sie es für einen Mann seines Alters und Temperamentes hätte sein sollen. Er fürchtete den Dämon der Schlaflosigkeit, dessen Opfer er geworden zu sein glaubte. Er hob den Arm und löschte die grelle Gasflamme über seinem Kopf. Ein breiter Lichtstreifen fiel durch die Wohnzimmertür in den hinteren Teil des Ladens. Herr Wörlock war dadurch in der Lage, mit einem Blick die Anzahl der Silbermünzen in der Ladenkasse zu bestimmen. Es waren nur wenige, und zum ersten Mal, seitdem er das Geschäft eröffnet hatte, stellte Herr Wörlock Betrachtungen über dessen Nutzen an. Das Ergebnis war unerfreulich. Er war nicht aus wirtschaftlichen Erwägungen ins Geschäftsleben eingetreten. Bei der Wahl gerade dieses Handelszweiges hatte er sich von einer instinktiven Neigung zu dunklen Transaktionen leiten lassen, bei denen mühelos Geld zu verdienen ist. Überdies geriet er auf diese Weise nicht aus seinen eigenen Kreisen, Kreisen, die unter polizeilicher Beobachtung stehen. Ganz im Gegenteil, er nahm von da an ganz offen seinen Platz darin ein, und da Herr Wörlock nebenher geheime Beziehungen zur Polizei unterhielt und diese nicht zu fürchten hatte, bot ein solches Arrangement greifbare Vorteile. Allerdings bot es keine ausreichende Existenzgrundlage. Er nahm die Kasse aus der Schublade. Als er sich anschickte, den Laden zu verlassen, bemerkte er, dass Stevie immer noch hier unten war. »Was um des Himmels willen macht er denn hier noch?«, fragte sich Herr Wörlock. »Was soll denn dieser Unfug bedeuten?« Er blickte seinen Schwager zweifelnd an, forderte aber keine Auskunft von ihm. Die Unterhaltung zwischen Herrn Wörlock und Stevie beschränkte sich darauf, dass Herr Wörlock des Morgens nach dem Frühstück meine Stiefel brummte. Und das war eigentlich mehr ein ganz allgemein ins Blaue hineingesprochener Wunsch als ein unmittelbarer Befehl oder Auftrag. Herrn Wörlock wurde zu seiner eigenen Überraschung bemerklich, dass er nicht wusste, was er zu Stevie sagen sollte. Er stand stumm im Wohnzimmer und blickte in die Küche. Er ahnte auch nicht, was passieren würde, falls er etwas sagte. Und das kam Herrn Wörlock höchst seltsam vor, zumal wenn er bedachte, dass er den Burschen immerhin ernährte. Bislang hatte er dieser Seite von Stevies Vorhandensein überhaupt noch keine Aufmerksamkeit gewidmet.